Fünftes Kapitel, Weltbild und Beurteilung, wann es Magie ist. Man stelle sich die Welt vor ein paar tausend Jahren vor, es wird Winter, die Tage werden kürzer, jeder hat Angst, dass die Sonne verschwindet. Der Priester, Schamane, Wissenschaftler dieser Zeit hat aber schon genau gezählt und sagt vorher, wann die Tage wieder länger werden. Wenn er dazu ein kleines Ritual macht und verkündet, dass das alles aufgrund seiner magischen Macht geschieht, kann er sich der Spenden sicher sein. Wenn er versucht, den Menschen seiner Zeit zu erklären, dass sich das alle Jahre wiederholt, und er es genau gezählt hat, dann läuft er Gefahr, im besten Fall als verrückt stigmatisiert zu werden. Also, was ist real? Sicher nicht, dass die Physik bewiesen hat, dass Gott existiert. Dass Magie funktioniert, lässt sich genauso beweisen, wie alle anderen subjektiven Tatbestände. Unter subjektiv meine ich hier etwa, wie im folgenden Abschnitt genauer behandelt, die Beurteilung der Spielstärke eines Pokerspielers. Einfache gedankliche Aktivitäten, reale Beobachtungen der Wirklichkeit, natürlich ein Verfeinern der Sinne, und das war es dann auch schon, das genügt. Leider kann man nie ausschließen, dass man sich, egal was man beurteilt, täuscht. Aber wenn man mit bekannten Techniken Magie bewusst anwendet und vorhersehbare Ergebnisse erzielt, was soll dann falsch sein? Es ist leicht zu lernen, sich kleine magische Wünsche zu erfüllen, und zu wissen, dass es Magie war. Um Magie zu lernen, genügt es, wenn man nur genau, also nicht feinsinnig hinschaut. Feinsinnig wäre ein Bonus. Auch muss man, um für sich selbst richtig einschätzen zu lernen, ob etwas Magie war, in den meisten Fällen mit nicht materiell oder chemisch nachweisbaren Phänomenen zurechtkommen. Das lässt Spielraum für Interpretation, und ist auch dem Thema nahe, dass Zweifel magische Wunschverwirklichung verhindern kann. Bei Poker ist das so ähnlich. Poker ist keine Glückssache, ein professioneller Pokerspieler verdient damit Geld. Man sieht ja auch immer die gleichen Namen bei den Gewinnern von Turnieren. Poker ist harte Arbeit und exaktes Fachwissen. Anfänger lernen Tabellen auswendig und müssen darauf achten, wirklich diszipliniert zu spielen, eben genauso, wie es die schlauen Bücher sagen. Exakte Mathematik, aber nicht nur, auch viel Beobachtung am Tisch und das Studium seiner Mitspieler. Ein entscheidendes Problem der Pokeranfänger ist die Frage, kann ich es schon, bin ich so weit, etwas mehr Geld riskieren zu können, oder bin ich noch kein Spieler, der zu den Gewinnern gehört? Das ist schwierig zu beurteilen, weil selbst gute Spieler oft monatelang nicht gewinnen. Das liegt an der statistischen Verteilung der Karten, die man bekommt. Aber selbst dann, wenn er über Monate verliert, weiß der Profi, ob er richtig oder falsch gespielt hat. So auch bei Magie. Man kann wissen, dass es Magie war, und sich magische Wünsche verwirklichen, ohne eine hochsensitive Person zu sein. Wenn du das Gefühl hast, dass das bei dir alles nicht funktioniert, du einfach nicht weiterkommst, sich gar nichts tut. Schweigen und Kartenlegen sind die Übungen, abwechselnd und intensiv betrieben, die dich garantiert irgendwann einmal zum Erfolg führen. Auch wenn du nicht mehr daran glaubst. Und noch einmal sei betont, unsere heutige Zeit, geprägt durch das Aufdecken vieler alter verborgener Weisheiten, ist voll von Menschen, die einem helfen können, selbst wenn sie das selbst gar nicht wissen.